HR2 Kultur. Archivschätze. Direkt, schnörkellos, immer mit einem verschmitzten Lächeln. Anneliese Aulbach war seit den 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre eine rührige Reporterin im Hessischen Rundfunk und auch weit über Frankfurt hinaus bekannt. In ihre Fragen mischte sich hessischer Dialekt, das war ihr Markenzeichen. Für ihre eigene Sendereihe Ja, damals traf sie mehr als 50 Personen aus Hessen, die um die Jahrhundertwende geboren wurden. Im Spiegel ihrer Biografien entsteht ein gesellschaftliches Panorama quer durch alle sozialen Schichten von 1900 bis 1980. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, bereits im hohen Alter, berichten von ihren Lebensläufen, von ihrer Zuflucht in Hessen und ihren Erfahrungen im Exil. Die biografischen Erzählungen vermitteln tiefe Einblicke in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Heute erzählen Menschen von ihren Lebensläufen und Berufen, die von zwei Weltkriegen unterbrochen wurden. Der Direktor des Frankfurter Palmengartens, Dr. Fritz Ehnke, die Lehrerin Luise Bruns aus Darmstadt, der Arbeiter und Gewerkschaftler Oskar Englisch und die Journalistin Charlotte Petersen. Am 30. Juli 1985 sprach Anneliese Aulbach mit Fritz Josef Ehnke. Er arbeitete in den 1920er Jahren in deutschen und nordamerikanischen Gärtnereien als Gärtner. 1929 kam er nach Frankfurt. Anneliese Aulbach. Sie waren, Herr Ehnke, der fünfte Direktor des Frankfurter Palmgartens, der 1869 durch den Kauf der kostbaren Pflanzensammlung aus den Wintergärten des Herzogs Adolf von Nassau im Schlosspark zu Biebrich von der Frankfurter Bürgerschaft gegründet wurde. Vermittler und auch erster Direktor war Heinrich Siesmeier und sein Nachfolger von 1886 bis 1923, also 37 Jahre, August Siebert. Mit ihm haben sie gemeinsam, dass sie beide Kriegsjahre erlebten, die ja auch am Palmgarten nicht spurlos vorbeigingen. Nein, das kann man wohl sagen. Auch Herr Siebert hatte viel Mühe, den Palmgarten durch den Ersten Weltkrieg zu kriegen. Er erhielt die Sammlungen, aber daneben baute er Gemüse an und zeigte vor allem den Kleingärtnern und all den Leuten, die sich Gemüse ziehen wollten, wie das zu machen sei. Denn damals war die Gartenliebhaberei ja nicht so verbreitet wie heute. Außerdem, und das weiß heute kaum noch jemand, war der große Palmgartensaal zeitweise ein Lazarett. Hat man im Zweiten Weltkrieg das Gesellschaftshaus auch wieder umfunktioniert? Nein, das war voll im Betrieb, bis es durch den ersten großen Fliegerangriff im März 1944 auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber im Palmengarten wurde auch im Zweiten Weltkrieg Gemüse gezogen für die Frankfurter Krankenhäuser. Und da mein damaliger Obergärtner ein ehemaliger Privatgärtner war, so war er vertraut mit all diesen Dingen und zog nicht nur das Normale, sondern er zog tonnenweise Kresse, Chicory, Weintrauben und alles mögliche andere, was in der damaligen Zeit überhaupt nicht zu bekommen war. Und das muss ich betonen. Es ging alles an die Krankenhäuser und nichts neben heraus. Nun, 1944 im Garten selbst sind da auch Bomben gefallen? Ja, vor allem unzählige Stabbrandbomben. Und durch den Luftdruck ging das gesamte Glas der Gewächshäuser zu Bruch. Als wir am Morgen dieses Tages um 5 Uhr etwa herausgingen, ich traf mich mit meinem Obergärtner und meinem Maschinenmeister, da war keine Glasscheibe mehr ganz. Aber, und das war das Günstige, die Heizung funktionierte noch. Eine Stunde später waren wir schon an der Arbeit, fingen bei den Orchideen an, warfen sie einfach unter die Tische. Das war warm dort und es konnte nichts passieren. Und so haben wir ein Haus nach dem anderen vorgenommen und gerettet, was zu retten war, und gleichzeitig angefangen, die Häuser wieder zu verglasen. Im September 1944, wenige Tage vorher, war die letzte Glasscheibe eingesetzt worden, selbst ins große Palmenhaus. Da kam der zweite große Angriff auf Buckenheim. Und in einer einzigen Nacht ging alles wieder zu Bruch. Und da bekamen wir nun keine Handwerker mehr gestellt. sondern nur auf vielen, vielen Wegen Glasscheiben und Kitt. Und 3, 4 meiner Mitarbeiter und ich, wir haben dann 3 Monate auf den Dächern gesessen und haben so viel verglasen können, dass wir in diese Gewächshäuser die verbliebenen Sammlungen einräumen konnten. Nur die großen Palmen im Palmenhaus, die sind erfroren, die waren nicht mehr zu retten. Aber so ganz verloren waren wir trotz allem nicht, denn wir hatten in Büdingen eine kleine Gärtnerei gepachtet und dort, wie in die Arche Noah, von allen Pflanzen, die sich transportieren lassen, ein Exemplar untergebracht. Und die haben wir dann im Frühjahr 1945, in dem dann die Amerikaner kamen, wieder geholt. Und das war eigentlich der Grundstock der Sammlungen, der dort erhalten geblieben war. Dann aber gehörte der Palmgarten ja zu dem großen Compound, also dem von Amerikanern besetzten Areal. Das ging ja von der Eckenheimer Landstraße bis rüber, also zum Palmgarten einschließlich. Und sie waren sozusagen besetzt. Ja, wir waren sogar schon besetzt, ehe dieser große Compound vollendet war. Und zwar wenige Tage, nachdem die Amerikaner in Frankfurt eingerückt waren, schickte ich meine Frau, die fließend Englisch sprach, zu dem ersten Kommandeur von Frankfurt, dem Captain Lafleur, und ließ durch sie erzählen, was der Palmgarten war, welchen Wert er darstellt und wie bekannt er in Amerika war. Außerdem, was nötig sei, um den Palmgarten weiterzuerhalten, wie viel Personal, wie viel Kohlen und so weiter. Ganz recht, denn der Palmgarten war ja inzwischen zu einer städtischen Einrichtung geworden. Ja, ich selbst habe noch bei der alten Palmgartengesellschaft angefangen, und zwar im September 1929 beim damaligen Direktor Kraus. Aber diese Gesellschaftszeit dauerte nicht mehr sehr lange. Die Palmgartengesellschaft hatte ja keinerlei Geld mehr und war völlig an die Stadt verschuldet. Und als Vertrauensmann der Stadt wurde Brommer in den Aufsichtsrat gewählt. Und er versuchte nun nach und nach ein neues Leben in den Palmgarten zu bringen. Es war ja alles überaltert. Wie ich in den Palmgarten kam, da waren etwa 8 oder 10 über 80-jährige Gärtner dort. Und 1931 wurde der Palmgarten städtisch und das noch arbeitsfähige Personal von der Stadt übernommen. Kehren wir wieder zurück zu den Amerikanern. Amüsant ist ja, dass der erste Kommandant ausgerechnet Le Fleur geheißen hat. Hat er denn auch ein Herz gehabt für die Fleur, für die Blumen? Das muss er wohl gehabt haben. Bereits am 24. April wurde der Palmgarten in amerikanische Verwaltung übernommen. Ein Sergeant Gönn wurde mir übergeordnet. Und mit ihm zusammen fingen wir dann an, den Palmgarten wieder aufzubauen. Einige Wochen später wurde der Zaun um das ganze Gelände geschlossen und kein Mensch kam mehr hinein. Aber dieser Sergeant Gönn ist leider schon lange tot. Das war ein Mann, der Verständnis dafür hatte, was im Palmgarten alles zusammengetragen war. Und dabei war es ein ganz einfacher Mann, in der Heimat war er Holzfäller. Es war ein Riesenkerl, und Sie wissen ja, ich bin ein kleiner Mann, und das war ein Bild für sich, uns beide durch den Palmgarten gehen zu sehen. Das heißt, wir sind weniger gegangen, als dass wir uns auf die Erde gehockt haben in den ersten Wochen und Monaten, und dann wurde über die Zukunft des Gartens gesprochen, und dabei kreiste von einem zum anderen die Schnapsflasche. Nun, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie Ihre Frau zu diesem Kommandanten geschickt haben. Sie wohnten ja mit Ihrer Familie im Palmengarten. Und das ist für Sie gewissermaßen eine zweite Heimat gewesen, denn Sie sind ja auch in einem Garten aufgewachsen. Ja, ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben einen Garten nicht verlassen. Ich bin in Köln aufgewachsen. Mein Vater war der Gartenbaudirektor von Köln. Der Mann, der die großen Anlagen dort geschaffen hat, den Grüngürtel. Dort bin ich in einem großen Garten aufgewachsen, und zwar in einem Kreis von 4 Geschwistern. Dort lernte ich auch meine Frau kennen, die lange, ehe ich ihr meine erste Liebeserklärung machte, schon eine Zeit lang bei uns wohnte. Sie ging dann später nach Amerika, und ich bin ihr gefolgt und habe in Amerika 2 Jahre als Gärtner gearbeitet. Ich habe mir damals nach kurzer Zeit für $50 einen alten Ford gekauft. Und mit diesem alten Ford, da bin ich durch Amerika gefahren. Und habe an vielen verschiedenen Stellen dort gearbeitet, aber als gewöhnlicher Gärtner und oft unter sehr bitterschweren Verhältnissen. Dann haben Sie Ihre Frau in Amerika geheiratet? Wir haben in Amerika geheiratet und sind dann zurückgefahren im August 1929. Dann haben wir in Deutschland noch einmal kirchlich geheiratet und ich begann am 1. September meine Arbeit im Palmengarten. Herr Enge, es war eine schwere Zeit, es war aber auch eine interessante und irgendwo doch letztlich befriedigende Zeit. Das kann man wohl sagen. Ich möchte diese Zeit nicht missen. Sie gehört zu den reichsten Zeiten meines Lebens, trotz aller Schwierigkeiten, die damals auftauchten. Denn es gab ja keine Kohlen, es gab nichts, auch für die Amerikaner gab es nichts. Und das Nette war, mein Sergeant Gönn in der ersten Zeit, da hat er gestohlen für uns. Überall, wo im Sperrgebiet irgendeine Kiste Glas oder was war, hat er sie aufgepackt und hat sie in den Palmengarten gefahren. Und so haben wir angefangen, die Häuser wieder zu verglasen. Wann wurde denn der Palmengarten wieder für die deutsche Öffentlichkeit zugänglich? Der Palmengarten wurde für die deutsche Öffentlichkeit zugänglich, zunächst nur an einigen Tagen in der Woche. Ich glaube, am 24. Mai 1948. Sie wissen, der Palmengarten war bis zu den schweren Fliegerangriffen 1944 friedensmäßig erhalten und eine Oase in Frankfurt. Und meine Mitarbeiter und ich, wir sind ja für verrückt gehalten worden, dass wir nach den schweren Fliegerangriffen immer wieder verglast haben. Aber es hat sich als richtig erwiesen. Und als 1948 der Palmengarten das erste Mal geöffnet wurde und die Menschen hereinströmten, ich weiß, am ersten Tag waren es innerhalb 6 Stunden 13.000 Menschen, da ging es zu wie in einer Kirche. Die Menschen waren mäuschenstill. Vielen liefen die Tränen herunter, denn sie müssen sich vorstellen, das übrige Frankfurt war eine Trümmerstätte. Und die Menschen kamen in eine Oase des Friedens, in der man vom Krieg überhaupt nichts mehr sah. Fritz Enke im Gespräch mit Anneliese Aulbach über den Frankfurter Palmengarten. Das Interview mit Luise Bruns, geboren 1889 in Darmstadt, zeichnete Anneliese Aulbach am 13. Juni 1980 auf. 1909, Frau Bruns, da fingen Sie an als Lehrerin in Darmstadt in der Küritz-Schule, denn Sie sind ja Darmstädterin. Ja, ich bin Darmstädterin. Ich bin ja dort geboren, nicht? Mhm. Ja, ja. Ich habe meine ganze Jugend bis zur Verheiratung dort gelebt, nicht? Also bis 1927. Und jetzt wollen wir mal die Zeit zurückspulen. Darmstadt war damals Residenzstadt. Ja, und war auch sehr schön. Unser Großherzog war sehr beliebt und war auch ein sehr netter Mann, nicht? Und, na, da waren sonntags immer Konzert am Palais und der Zar war oft da. Denn die Zarin war ja die Schwester vom Großherzog, nicht? Ja, war der Zar mit seinen Töchtern da. Ja, haben wir manchmal am Garten, im Palais war ein großer Garten, haben wir manchmal durchgespickelt. Durch die Büsche durch und durchs Geländer durch, haben wir manchmal die Mädchen da spazieren gehen sehen. Nun, gerade die Verbindung mit dem russischen Zarenhof ist ja auch sichtbar heute noch eigentlich durch die russische Kapelle, ja, mit, ja, dem Hochzeitsturm zusammen auf der Mathildenhöhe steht. Ja, den hat die Stadt gebaut, der steht auch neben der Kapelle, ja, zu seiner Hochzeit, nicht? Aber das war wohl mit der zweiten Frau. Naja, also ich bin dann in Bessungen groß geworden, in dem Dorf gewissermaßen, nicht? Da hat mein Vater gebaut. Unser Haus war das erste Haus in der Straße. Und mein Vater hat keinen Vorgarten gewollt, weil er den Garten hinten wollte. Er hat einen langen, großen Garten gehabt. Und da haben wir einen Vorwurf bekommen, wenn wir nämlich einen Vorgarten gehabt hätten, hätte die ganze Straße Vorgärten bekommen. Und so war die ganze Straße ohne Vorgärten. Aber Sie sind dann wieder zurück nach Darmstadt. nach dem Tod von Ihrem Vater? Weil das nachher für meine Mutter, hat das nachher so viele Reparaturen und alles gekostet, das konnten wir gar nicht mehr bezahlen. Und da haben wir das Haus verkauft. Da sind wir dann wieder nach Darmstadt gezogen, in die Gervinusstraße. Denn dann musste die Tochter berufstätig werden. Ja, sowieso. Ich wollte ja sowieso Lehrerin werden, von vornherein. Nur hat mein Vater immer Pläne gehabt, ich sollte noch nach England gehen und so weiter. Aber das war ja dann alles weg, denn meine Mutter hat ja eine ganz kleine Pension. Mein Vater war Beamter gewesen. Naja, und die Schule, das war natürlich für mich sehr schön, weil die Kinder, ich habe am liebsten immer die unterste Schuljahr gehabt. Die ganz Kleinen, die waren goldig. Da waren die noch so aufgeschlossen für die Schule. Da waren die sich, kamen sich sehr wichtig vor. Und dadurch war das sehr schön zu unterrichten, nicht? Also es hat einen Spaß gemacht und Freude gemacht. Und sie wollten gern lernen. Und dann haben wir eben auch eine ganz einfache Methode gehabt, die Lautiermethode. Mit dem I haben wir angefangen und dann kam das N und dann kam das M. Und dann ging es ganz langsam weiter. Eine Legasthenie gab es da gar nicht. Nur die ganz Schwachen. Die ganz Kinder, die also wirklich geistig schwach waren, die konnten nicht lesen. Die anderen konnten alle lesen. Und da hatten meine Friedbecher Freundin hatte 64 Schüler in der Klasse gehabt. Ich habe immer 50 ungefähr gehabt. Mhm. Und es ging wunderbar. Die Kleinen in der untersten Klasse, die habe ich möglichst frei gelassen. Die durften alles sagen, im Dialekt, nur nicht frech sein. Und nur in der Schule, also was da zu lernen war, das musste eben Hochdeutsch gesprochen werden. Aber was sie so gemeint haben, durften sie immer alles sagen. Da haben wir manches Köstliche erlebt. Ich weiß, da hatte mal eine Kleine zu mir gesagt, heute schlafe ich bei dir heute Nacht. Habe ich gesagt, warum? Weil meine Mama mich gehaare hat. Sehr schön. Und dann hatte mal eine gesagt, ich weiß, warum du heute so neue Schuhe anhast. Dann sage ich, warum dann? Du gehst mit deinem Schatz spazieren. Die hat große Schwestern gehabt. Ja, und die wusste schon Bescheid. Ein Glück, dass Sie also aus der Gegend stammten und somit die Kinder auch verstanden haben. Ja, natürlich. Wir haben sehr gut verstanden. Ach, und das ist noch das Allerschönste, wenn wir mal auf dem Spaziergang waren. Und da hat so eine Kleine gesagt, sie hat das Kind von ihrer Schwester im Wagen spazieren gefahren. Und die Schwester, die war vielleicht 18 Jahre, die habe ich gekannt. Jetzt sage ich, ist denn da Schwester verheiratet? Ach wo, die kann die Männer gar nicht leiden. Ach, Frau Buhl, ist doch herrlich. Ist das nicht herrlich? Ist doch wunderbar. Ach, da gab es noch viel, aber ich habe es wieder vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Aber sagen Sie damals, gerade in der Zeit, ich muss jetzt nochmal auf die Mathildenhöhe kommen, die Stadt Darmstadt hat ja profitiert von dem herzoglichen Haus. Naja, natürlich, die waren doch die Residenz von Hessen überhaupt, nicht? Hessen war ja da noch drei einzelne Teile, nicht? Da war Starkenburg, Frankfurt gehörte ja nicht dazu und dann war ein Stück Preußen und dann kam wieder Oberhessen mit Gießen und Marburg gehörten noch zu Hessen, nicht, aber Kassel nicht mehr, das war preußisch. Mhm. Und dann kam Rheinhessen mit Mainz, nicht? Und das Rheinhessen ist ja alles jetzt weg, es gehört ja nicht mehr zu Hessen. Und auf der Mathildenhöhe hat ja auch der Großherzog die ersten Künstlerhäuser im Jugendstil erbauen lassen. Ja, 1901 war das. Das weiß ich auch noch. Also da waren diese neuen Villen, da die Behrens ist wohl der eine Künstler, viel andere, die haben doch das Land zur Verfügung bekommen, nicht? Und der Großherzog hat das große Atelierhaus gebaut, wo die zwei nackten Figuren, Adam und Eva, davor stehen. Und den ganzen Platanenhain hat er damals gebaut, gell? Das war schon, da war immer Konzert wochentags. Tja, ja, und das, diese neuen, na, wie hieß es dann, die Jugendstil, nicht? Ja. Das war halt ein sehr zweischneidiges Schwert. Uns gegenüber wohnte eine Witwe in Bessungen und die hatte dann ein großes Haus, die hatte drei Töchter, nicht? Und diese drei Töchter, die waren natürlich begeistert über den Jugendstil. Die waren dann mal so 16, 17, 18. Und mein Vater als alter Mann, der war wütend. Da hat es immer, wenn wir da oben waren, hat es immer Streit gegeben zwischen den Mädels, die begeistert waren von den Häusern und von den Bildern und von allem. Und mein Vater, der hat gesagt, so ein Blödsinn schon. Das kann ich mich nur erinnern. Na ja, da war ich doch auch. Ne? Nein, 1912 war ich da. War ich ja noch viel kleiner. Und dennoch gab diese Richtung einer ganzen Epoche einmal den Namen. Und heute sind die Leute auch wieder verrückt nach Molin? Wie das ist so, gell? Ja. Also ich weiß, eine Bekannte, da waren doch die Gestalten so gewunden. Ich weiß, da war mal irgendein Bild, waren so tanzende Mädchen von einem ganz bekannten Maler, ich weiß nicht mehr. Da hat einer gesagt, das sind doch verrückt gewordene Regenwürmer. Ich glaube, zu jeder Zeit urteilt man über eine neue Kunstrichtung immer mit etwa den gleichen Worten, nicht wahr? Oder mit den gleichen Dingen. Ne? Die alten, man ist in der vorhergehenden Zeit so verwachsen, dass man das Neue eben nicht richtig annehmen kann, gell? Das geht einem zuwider. Und dann nachher mit der Zeit, dann gewöhnt man sich dran und dann gefällt es einem auch ganz gut, nicht? Ja. Naja, und dann wollte ich noch erzählen, früher waren doch Männer im Weinlein sehr getrennt. Und unser Schwimmbad im großen Woch, das war ein künstlicher Teich, da war das Frauenbad ganz für sich und ganz an der anderen Ecke lag das Männerbad. Nicht? Mhm. Und dann konnte man natürlich nicht zusammenkommen. Und dann wurde eines Tages, das war auch vielleicht im Jahr 1904 rum, da wurde bei uns ein paar Planken unten weggebrochen und da durften wir rausschwimmen. Und da waren große Leine gespannt, mitten im Wasser, und da konnten die Männer bis an die Leine schwimmen und wir. Da habe ich mit meinem Vater immer verabredet, wann wir uns an der Leine treffen. Da ist der Vater von drüben gekommen, ich bin von hier gekommen. Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir uns zusammen sehen konnten. Wie waren denn damals die Badeanzüge? Ja, nur gut, bis unter die Knie und richtig ganz zu, halbe Ärmel dran und ganz fest zu. Das hat dann immer so an der Haut geklatscht, so kalt, das war furchtbar. Das kann ich mir vorstellen. Und die Mode war damals ja überhaupt unkindlich. Mit 14 Jahren haben wir schon ganz lange Röcke gehabt, nicht? Ja, ab Konfirmation waren wir erwachsen. Ja, und die Haare nicht mehr so frei fliegen und dicke wollene schwarze Strümpfe. Ja. Und wie dann nachher mal helle Strümpfe aufkamen, da habe ich mich furchtbar geniert. Ach, weil ich gedacht habe, da sieht man die Beine so genau. Ach, das war mir so peinlich. Nun, Sie haben Ihren Mann in Darmstadt kennengelernt, weil er ja dort zusammen mit Ihrem Bruder studiert hat. Ja, ja, ja. Aber er ist kein Darmstädter. Er ist Straßburger. Mhm. Er ist in Straßburg groß geworden. Da hat er ja auch viel Interessantes erlebt früher. Aber damals, 18, nicht? Da mussten die weg. Nach dem Ersten Weltkrieg, also 1918, da war doch auch in Darmstadt Revolution. Und was passierte denn da mit den Großherzogen? Da war bei uns in Darmstadt gar nicht gefährlich und gar nicht schlimm. Da sind so ein paar junge Soldaten auf dem Pferde geritten, haben ein paar Schüsse in die Luft abgegeben und haben das Schloss besetzt, wo der Großherzog war. Und dann haben sie immer erzählt, da ist der Großherzog von einem Zimmer zum anderen gegangen und hat sich von all seinen Soldaten den Namen und gesagt, wo sie herkommen. Dann hat er sich das alles aufgeschrieben und dann hat er zu dem Oberkommandierenden gesagt, es wäre ja alles ganz schön. Aber er wünschte sehr, dass es seine eigenen Soldaten kämen, seine Hessen wollte er gerne, nicht die Matrosen, die da oben von Kiel kommen. No, und da hat er auch seine hessischen Soldaten gekriegt. Und dann bin ich mal mit meiner Mutter in der Stadt gegangen, da ging der Großherzog, kam der Großherzog uns entgegen. Und so zwei Arbeiter kamen gleichzeitig mit uns am Großherzog vorbei. Und da hat der eine zum anderen gesagt, also es war doch ein feiner Kerl, unser Großherzog. Das war nach der Revolution. Ja, ja. Ne? Mhm. So war der eigentlich, der hieß ja auch der Rote Großherzog, weil er sich sehr auch für die Sozialdemokratie interessiert hat. Ne? Mhm. Und der Großherzog war auch immer noch im Theater und hat in seiner Loge gesessen. Das war eigentlich alles ganz normal, wie vorher auch. Wie gesagt, also die Großherzogs gehörten irgendwie zu Darmstadt, nicht wahr? Ach, natürlich. Wie die Mathilde Höhe und wie die lange Ludwig. Und ach, natürlich. Und vor allen Dingen, er war eben so ein natürlicher Mensch und seine Frau eben auch. Mhm. Ach doch, dann unsere zweite Frau, die war ja auch so sehr nett, die ja. Großherzogin. Die war doch die Prinzessin da oben von Lich, Licher ja. Prinzessin. Da war sie mal bei mir in der Schule im Griech. Da habe ich nachmittags so eine Art Kinderhort gemacht, nicht? Ja. Und da kam mal eines Tages, hat es geheißen, die Großherzogin kommt, nicht? Und da habe ich so Helferinnen gehabt, so junge Mädels. Hat geheißen, ich darf nichts sagen. Sie will so sehen, wie es wirklich war. Und da habe ich auch nichts gesagt. Ja. Ich war in meinem Schulkleid wie immer und die Helferinnen und die Kinder, es war so wie immer. Und da kam dann die Großherzogin mit der, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ihre Hofdame. Und dann hat sie da so Ostereier verteilt, so Ostereier. Und da ist dem Kind das hingefallen. Da hat die Großherzogin am Boden gesessen, gehockt mit dem Kind und hat die Eier wieder aufgelesen. So natürlich war die ja, eben. Nicht? Ja. Und dann bin ich besonders gelobt worden. Ich war die Einzige, wo sie es gesehen hat, wie es immer ist. Die anderen haben elegante Kleider gehabt und die Kinder waren Bittpuppen und alles. Und bei uns war es so, wie es wirklich war. Mhm. Aber um mein Mann nochmal zu kommen, der war im Krieg. Mit 19 Jahren wurde er eingezogen. Ja. Und jetzt im nächsten Krieg war er wieder drin. Nicht? Mhm. Mit 19 im einen und über 40 im anderen Krieg. Und ich war mit meinem Bruder zusammen in derselben Verbindung, hat mit meinem Bruder zusammen studiert. Und da waren sie sehr viel in unserem Haus, also mein Mann damals und meine Schwägerin. Es war doch nach dem ersten Krieg so eine Hungerzeit. Und da weiß ich noch, und da haben sie in der Studentenküche gegessen, gell? Da war sehr schlecht. Und meine alte Großmutter, die hat jeden Tag gesagt, ach, der arme Bruns, was wird dann der heute zu essen kriegen? Dann habe ich gesagt, vielleicht kann er ja bei uns essen. Und da hat er bei uns gegessen, da hat er ist er jeden Tag vorbeigegangen und hat geguckt, was es gekostet hat. Es war doch auch die Entwertung, es hat jeden Tag anders gekostet. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, und die Hanna, das war meine Freundin, die war auch allein, gell, die könnte ja auch bei uns essen. Die war bei Merck angestellt damals. Ja, und dann haben sie auch bei uns gegessen, da waren sie den ganzen Tag bei uns. Ja. Und dann hat er eine Anstellung bekommen, beziehungsweise dann hat er sich beworben um eine Stelle in Leipzig. Ja. Und nachdem ihr dort Fuß gefasst hat, haben wir geheiratet. Ja, 27. Aha. Und da sind Sie ausgeschieden aus dem Schuldienst. Ja, das bin ich. Ja. Hat es leid getan? Sehr. Wie ich bei meinem Rektor gesagt habe, dass ich mich verlobt habe und heiraten will, da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Da hat er immer gesagt, ja, ist denn das nicht schön? Doch, habe ich gesagt, ja schön, aber da kann ich noch nicht mehr Schule haben. Dann ging es ab nach Leipzig. Ja, dann bin ich nach Leipzig gekommen. Und später haben wir uns auch ein Haus gebaut. Naja, und nach dem Zweiten Weltkrieg, da konnte mein Mann ja nicht zurückkommen nach Leipzig. Ja. Denn da war er eben in Gefangenschaft. Dann hat er die Stellung hier gefunden bei der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft. Mhm. Als Baumann für die Ausstellung. Nicht? Mhm. Und dann bin ich mit meiner Tochter 49 hier rübergekommen. Und dann haben wir uns hier das Haus gebaut in Kelkheim. Jetzt im Jahr 62 sind wir hier eingezogen. Nicht? Und das ist beinahe ein bisschen in der Erinnerung, nur natürlich viel komfortabler wie Bessungen. Ja. Hier drückt man also nur auf den Knopf und da geht es Licht an. Und in Bessungen, da gab es noch Petroleum. Natürlich, da musste man immer ein Lämpchen anstecken, wenn man irgendwo rausgehen wollte, in den Garten und, oder so. Ach du liebe Zeit, ja. Und die viele, viele Zylinder musste man immer putzen. Das war schon schwierig. Und dann kam das Gas und da kamen so Strümpfchen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Ihnen noch ein Begriff ist. Ja. Und die sind dann manchmal, wie wir später in einer Mietwohnung gewohnt haben, dann ist manchmal, wenn die Kinder oben fest aufgetrappt haben, da ist Schrümpfchen zusammengefallen. Also wir haben es doch heute wesentlich leichter als zu der Zeit, als Sie Kind und auch erwachsen gewesen sind. Oh ja, natürlich, viel bequemer, aber es war eben auch sehr schön. Luise Bruns im Jahr 1980, im Alter von 91 Jahren. Anneliese Aulbach nannte ihre Interviewreihe ja damals Erinnerungen alter Menschen. Am 4. April 1980 sprach sie mit dem Arbeiter Oskar Englisch. Er war damals 95 Jahre alt. Herr Englisch, Sie haben mir vorhin schon gesagt, Sie sind kein geborener Frankfurter. Nein, ich bin ein Neubabelsteier, ein Babelsteier aus der Uferstadt. Aha. Damals gab es allerdings noch keinen Film. Die Ufer, die kam von Berlin her und hat sich da auf dem Felde, das war alles ja Getreidefeld, da hat sie erst gebaut und hat sich dann niedergelassen. Aber das hieß ja früher alles Nova West, Neuendorf, Nova West. Ich bin in Neuendorf geboren, Nova West kam nachher dazu, da heißt es Nova West, Neuendorf. Und nachher, wo der Hitler kam, der hat das Nova West ausgeschaltet, weil er von der Tschechoslowakei kam. Das Nova West, das hat ihm nicht gepasst. Nachher hat es Babelsberg geheißen. Heute gehört das alles zu Babelsberg. Ja, und dort hatte Ihr Vater eine Weberei. Ja, und das Material haben sie sich jede Woche zweimal von Berlin geholt. Der fuhren Waren hin, der hat das Rohmaterial geholt und das Fertigmaterial haben sie wieder zurückgeschafft. Und auch euer Geld haben sie da gekriegt. Mhm. So ist es gemacht worden. Aha, und was hat er gewebt? Waren das Tuche oder waren das Stoffe? Ja, das waren ein Teil Tuche und ein Teil waren vier Teppiche, wissen Sie? Das wurde alles genau nach Nummern und Zeichnungen wurde das gewebt. Mhm. So entstanden die bunten Teppiche. Und Sie haben natürlich als Sohn Ihres Vaters auch ein bisschen gewebt. Ja, natürlich habe ich da mitgeholfen, nicht wahr? Na ja, musste man ja auch. Da haben die Frauen auch mit Weben helfen in die Weberei. Und die Kinder mussten noch mitspulen. Der Mann alleine hätte es ja nicht geschafft, nicht wahr? Aber Sie sind nicht etwa Weber geworden, sondern Sie haben sich also für die Industrie entschieden. Natürlich. Alle Weber damals, die jungen Kerle, alle, die haben haben gesehen, dass wir es anders gekriegt haben. Die haben entweder auf der Eisenbahn oder sonst wo bei der Stadt haben die angefangen. Die Weberei war damals, also die Hanfweberei war damals schon erledigt. Mhm. Die Maschinenweberei war, ging das los. Hanfweberei war fertig. Mhm. Die Leute hätten ja verhungern müssen. Sodass Sie also dann in einem der Industriewerke angefangen haben? Ja. Was war das für eine Firma? Diese? Lokomotivfirma. Ohrenstein und Koppel, die haben nur Lokomotiven gemacht. 4 Feldbahnen und Kleinbahnen haben sie gebaut, wissen Sie? Aber sie haben auch größere, die haben 300er Maschinen gehabt und 500er. Mhm. Haben wir auch gemacht, aber einzelne nur. Und da haben Sie gelernt? Ja, natürlich habe ich dann auch so gelernt und zugeguckt und gesehen, wie die schaffen. Das habe ich auch dann mitgekriegt. Ja, ja. Mhm. Und wo war diese Firma? Die war eigentlich in Drewitz, aber das Werk heißt heute Karl-Marx-Werk. Und ist drüben in der DDR? Ja, ja, das ist alles DDR, da Potsdam alles. Ja, ja. Ich habe da gearbeitet, in Getriebebau. Und da habe ich auch noch gedacht, wo ich so alt war, ich könnte auch Hot machen und eine Fremde gehen, nicht wahr? Wie die anderen auch, wie es damals Mode war. Und da bin ich dann los mit noch einem Kollegen direkt nach Berlin. Da haben wir gesagt, gut, wir steigen in Berlin in die Friedrichstraße ein. Da setzen wir uns in den Zug und dann fahren wir gleich bis Hannover. Dann sind wir von Berlin weg. So haben wir uns das vorgestellt. Und wo wir in Hannover waren, da ging es dann los. Ach, wir machen mal die Tour rum oder wir in die Tour rum. So haben wir es gemacht nach dem ganzen Bergischen Land. Soden, Remscheid, Düsseldorf, Köln. Alles haben wir mitgenommen, was da in der Nähe war. Wo haben Sie übernachtet auf dieser Walztour? Überall. Wenn Sie hinkommen, nicht wahr? Wir haben hier Ihr Buch da gehabt, die war von IG Metall, da standen alle die Gaststätten drin, wo man übernachten kann. Also, das war von der Gewerkschaft geregelt. Ja, ja. Haben wir dann ein Buch gehabt, in die Wirtschaft gehen wir hin und da können wir übernachten. Die Decke hat vielleicht 50 Pfennig gekostet, dann ja, mehr braucht man nicht zu bezahlen. Dann, ja. Und am anderen Tag kamen dann die Kollegen alle aus dem Zimmer gelaufen, die da übernachtet haben. Und da hat sich gesagt, wo gehst du hin, wo machst du hin, der eine macht da hin, die war. Und jeder hat sein Ziel gehabt. Mhm. So haben wir auch ein Ziel gehabt. Mhm. Wir sind runter nach Frankfurt. Das war alles festgelegt vorher schon. Mhm. Ja. Denn es gehörte ja an und für sich damals überhaupt zum Beruf oder zur Berufserfahrung, dass man auf die Walz ging. Ja, das war damals eine Mode gewesen, nicht wahr? Da ging also, wenn man das ausgelernt hatte, nicht wahr? Dann ging man, oder naja, ein oder zwei, ja, je nachdem, dann ging man fort. Und man wollte doch wollt raus, nicht wahr? Wollte sich verändern oder verbessern, je nachdem, wie das so war. Und die Gewerkschaft damals war ja gerade die Arbeiterbewegung in Gang gekommen. Die hat also dafür gesorgt, dass diese ausgelernten Gesellen oder vielleicht auch angehende Meister dann unterwegs auch eine gewisse Betreuung gehabt haben, damit sie nicht unter die Räder gekommen sind. Jeden Tag hat es einen Markt gegeben, nicht wahr? Mhm. Da konnten wir immer holen, wo wir waren, nicht wahr? Dann waren wir, der Verband ist immer bei uns, nicht wahr? Wir gehen wir hin auf die Verbandungsstelle, haben wir uns einen Markt geholt pro Tag, nicht wahr? Mhm. Ein oder zwei, wir durften ja auch nicht länger da bleiben, wie ein oder zwei Tage, nicht wahr, überall. Wenn wir keine Arbeit finden, mussten wir wieder weitermachen. Konnte man denn mit einer Mark damals existieren? Nein, nicht. Also wenn man wollte, wenn einer sowas fuhrt, da muss er ja ein bisschen einstecken haben, verstehen Sie, wenn es nur ein paar Mark sind. Und dann haben wir es ja auch so gemacht, auf der Walze habe ich zum Beispiel, oder der andere auch, habe ich immer mal ein paar Abstecher gemacht, habe ich mal ein Dach geschafft. In Hamm habe ich ein Dach geschafft, im Walzwerk bin ich. Ich wollte ja nur mal sehen, wie der Laden klappt, wenn man so fremd ist, nicht wahr? Und man sucht Arbeit, nicht wahr? Wie das vor sich geht. Da bin ich dann, haben die gesagt, habe ich ihn vorgestellt, ja, kommen Sie mal morgen früh. Wieder, also morgen früh können Sie anfangen. Und wo ich dann reinkam, da in das Werk, in das Walzwerk, ach, was eine Hitze. Ja. Da musste ich am Puddel oben schaffen. Habe ich gedacht, morgen bin ich nicht mehr hier. Und jetzt habe ich mich mal mit anderen Tag nicht mehr hin. Ja, ja. Und dann, ach, da war noch eine Stelle. Ach, da war noch, einmal in Dortmund hatte ich mal einen Tag geschafft. Und einmal in Bielefeld, nur dass man eine Mark hat oder ein paar Mark hat sie gekriegt. Na ja, dann sind wir, haben wir durchgeschlüpft. Auch durch Bonn waren wir gelaufen. Und nachher, da haben wir den schönen Rhein gesehen, haben wir auf der holländischen Dampfschifffahrtsgesellschaft war da gewesen, die immer da ihre Züge macht. Die man mitgefahren hat, hatte viel gekostet. und dann in Mainz ausgestiegen und nach Wiesbaden rüber. Denn das Wasser wollte man auch erst trinken. Aber es hat Ihnen anscheinend doch nicht so geschmeckt, der Kochbrunnen in Wiesbaden, oder? Es war nicht so besonders, nicht wahr? Ja. Es war Wasser, nicht wahr? Aber es getrunken, weil die anderen das auch getrunken haben, nicht wahr? Ja, ja. Und haben gesagt, es verheilt, zum Heilen. Ja, haben wir auch getrunken. Hat ja nichts gekostet. Da konnten wir so viel trinken, wie wir wollten. Und dann fuhren wir dann nach Frankfurt. Mhm. Und in Frankfurt, wo wir aus der Hauptbahnhof rauskommen, das sah so schön aus. Ach, der schöne Vorplatz vom Hauptbahnhof, die war alles grün gewesen, die Bäume standen. Und haben gesagt, hier bleiben wir. Wenn wir hier Arbeit kriegen, hier bleiben wir. Und dann sind wir natürlich dann erst schlafen, über Nacht gegangen im Gewerkschaftshaus. Und dann haben wir uns übernachtet. Und am nächsten Tag sind wir dann aufs Büro. Ja. Haben gefragt, wo und wie ist denn das so und so. Na ja, haben gesagt, geht mal hin nach die Kleierstraße, also Höchster Straße früher. Geht mal da hin, nicht wahr? Und da wird er, fragt da mal nach. Und dann sind wir zwei auch hin. Und dann haben wir gefragt, der Adelberg ist zuerst, weil er zuerst kam, war nichts frei. Und dann sind wir runtergegangen nach den Lahmeyer-Werke. Ja. Und dann hat der Potschi auch gesagt, warte mal, ich muss erst den Meister rufen, nicht wahr? Der hat mir vorhin gesagt, er stellt einen ein. Und da kam der Meister und hat er nur einen eingestellt, hat er nur mich eingestellt. Naja, es war nichts mehr zu machen. Wir haben uns verabschiedet und der andere, der ist dann nach Mannheim gefahren und dann wieder zurück in seine Heimat, der war aus Westfalen daher. Und ich bin dann in Frankfurt geblieben. Habe ich natürlich gleich ein Zimmer besorgt, gerade in der Nähe vom Lahmeyer. Und da habe ich dann 2 Monate geschafft, Bekannter haben mir dann eine Stellung besorgt in die Adlerwerke. Und das war eben, ich war 1906. Ich bin dann 2 Jahre beim Militär gewesen, von 7 bis, also 1906 kam ich dahin. Und von 7 bis 9 war ich beim Militär, haben mich eingezogen. Wo waren Sie da? In Colmar, Elsass. War ich 2 Jahre. Mhm. Haben mich auch da gefallen. Ja. Naja, ich war aber froh, dass ich rum war, nicht wahr? Genau, und sind dann aber wieder zu der Adlerwerke. Ja. Ich habe dann gleich gesagt zu den Leuten oder zu dem Meister, meinem Betriebsleiter, als er Weidermann hat geheißen, wenn ich also jetzt wieder zurückkomme, kann ich dann wieder hier anfangen, Adler, gewiss, sie können wieder anfangen. Und meinen Leuten, wo ich da gewohnt habe, die habe ich auch gefragt. Ich fahre nicht erst heim, habe ich gesagt, ich komme wieder direkt nach Frankfurt zurück. Kann ich dann schließlich wieder bei ihm wohnen, wenn sie Platz haben? Jawohl, sie können wieder bei uns wohnen. In dem Zimmer war ja, es war ja belegt, aber da haben die Stadt noch ein Bett reingestellt, da waren wir zu zweit drin gelegen. Ja. Da ging das auch. Was waren Sie? Waren Sie Vorarbeit oder Meister oder was waren Sie? Ich war da also erst so, habe ich da reingearbeitet. Ja. Die waren Schaumräder, Stirnräder, alles, habe ich alles gefräst. Die Adlerwerke, die haben damals Fahrräder gemacht oder Schreibmaschinen? Vor allen Dingen haben die damals Auto geschafft. Der Schreibmaschinenbau kam erst nachher. Ah ja. Ja, die haben erst Fahrräder und dann die Autos angefangen. Ihr habt die Kleinautos und ihr habt die Großautos. Und ich war am Werk 2 in die Großautos. Mhm. Die Kleinautos, die wurden ja da am Werk 1 gemacht. Und da habe ich dann geschafft, ich war, jetzt hat mir da gefallen. Ich habe da auch Maschinen da gehabt. Und ich war einer von denen gewesen, die ersten Zahnrädchen da gemacht haben für die Schreibmaschinenbau. Er hat sie eben vergrößert. Mhm, ja. Die Adlerwerke. Hat dann eben die Schreibmaschine angefangen, das ist nachher. Sehen Sie ja, wo heute, wenn Sie heute hinkommen, nicht wahr? Die Computers da, das, was Sie alles sehen, nicht wahr? Und die Schreiben, die hocken da alle an, die sitzen. Da sehen Sie keine großen Abteilungen mehr, wie das früher war. Mhm. Also Schreibmaschinenbau und Computerbau, was Sie da machen. Nun, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie waren ja also in der Gewerkschaft und die Arbeiterbewegung damals war ja eigentlich eine noch verhältnismäßig Junge. Ja, ich habe da angehört seit 1904, bis die Nazis kamen natürlich wieder. Ich habe es unterbrechen, aber immer wieder laufend angehört. Ja. So lange ist das schon alles her, sehen Sie. Mhm. Bin jetzt über 75 Jahre da drin gewesen, in die Gewerkschaft und auch in die Partei. Sehen ja. Sie? Und wie war das nun in den Betrieben? War das gern gesehen, wenn die Leute gewerkschaftlich organisiert waren? Ach ja, damals in der Lokomotivfabrik, da haben wir geguckt, dass alle drin waren, nicht wahr? Aber wo ich nach Frankfurt kam und habe in die Adlerwerke angefangen, da war alles geheim. Da musste alles geheim werden. Oh, wenn sie einen gehört haben, dass der drin ist, macht Propaganda, der flog sofort raus in die Adlerwerke. Der Kleier, der hat gedacht, ich bin der Herr im Haus, hat der gedacht, nicht wahr? Und wir haben es aber trotzdem immer so heimlich, hatten wir unseren Kreis gemacht. Trotzdem haben wir, wir wussten alle in jede Werkstatt, wer organisiert war und wer nicht. Das wussten wir alles. Wir hatten extra so einen Vertrauenskörper gehabt. Und das ging so lange, bis eben der Krieg kam. Dann war es natürlich vorbei mit dieser. Ja. Damals war der Robert Diesmann auch da. Das war einer vom Verband auf die Indifferenten, hat er mir gesagt. Auf euch passt das Wort. Wir Deutschen fürchten J. und Heinrich Kleier. Ja, wenn ja. So Angst hatten die gehabt. Ja, ja. Und wir waren natürlich aufgeschlossen. Wir haben und da hat es geheißen, wo wir 1. Mai gefeiert haben, wer den 1. Mai feiert, wird sofort entlassen. Ach, wir haben doch gefeiert. Hat nicht lange gedauert, nicht wahr? Waren wir alle mehr drin. Weil sie uns gebraucht haben. Ganz recht. Ja, haben uns gebraucht. Deswegen hatte ich auch eine große Nummer gehabt. Wir waren ja in der Einrichtung geworden, wissen Sie, so alle. Da hatte ich da ein bisschen. Haben die ja die schriftliche Arbeit gemacht, ihren Meister, das habe ich alle gemacht. Mhm. Sie haben nachher einen Lohn geschafft, kein Akkord mehr. Vorher war alles Akkord gewesen. Ah ja. Mhm. Und da hatte ich eine ganz schöne Stellung gehabt. Mhm. Haben auch ganz gut verdient. Ja, ja. Wir sind, naja, ich habe verdient, wie es denn damals üblich war. Und so habe ich dann meinen Kollegenkreis da gehabt, meinen Bekanntenkreis, wie man so sagt, nicht mal Freundeskreis. Sonntags wusste ich immer, wo ich hingehen wollte. Ja, und, ja. Was hat man sonntags gemacht in Frankfurt? Da ging man rüber nach Sachsenhausen drüben, nicht wahr? Beim Eppelwein dergleichen. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Die hat auch ihre Freundin da gehabt, nicht wahr? Und so haben wir es dann kennengelernt, ja. Ist Ihre Frau nun Frankfurterin gewesen? Rheinländerin. Und wie kam die als Rheinländerin nach Frankfurt? Na ja, die hat sie auch. Die sind auch von daheim fort, nicht wahr? War die in Stellung oder was? War in Stellung, ja. Da haben wir es dann kennengelernt in dem Freundeskreis, nicht wahr? Und wann haben Sie geheiratet? Ich habe geheiratet 1911. Gewohnt habe ich dann nachher in der Rebstöcker Straße. Damals war ja der Rebstock noch Flughafen. Der alte Flughafen war das noch, ja. War alles voll Kleingärten nachher. Und nachher habe ich, und obwohl ich verheiratet war, immer einen Kleingarten gehabt. Immer. Und dann habe ich die, nachher, da hat ja der Adler, hat ja immer vergrößert. Der hat erst Werk 1 gehabt, Werk 2, Werk 3 und Werk 4. Und so habe ich dann da weiter geschafft. Und nachher habe ich dann als Lohnarbeiter ein bisschen weniger gehabt. Also Lohnarbeiter hat immer weniger als ein Akkordarbeiter. Aber bis ich Rentner wurde, bis ich 65 Jahre, das waren also 44 Jahre Adelwerke. Ja. Der Hinter von 1906 bis 1950, 44 Jahre. Ganz recht. Frankfurt war also für den Neubabelsberger Oskar Englisch eine so schöne Stadt, ja, dass er hier hängen geblieben ist. Jawohl, hat mir gefallen. Bin hier hängen geblieben, nicht wahr? Und man war zufrieden, nicht wahr? Naja, so haben wir dann die Zeit rumgebracht. Sagt Oskar Englisch im Alter von 95 Jahren im Interview mit Anneliese Aulbach im Jahr 1980. Mittlerweile gibt es in Dillenburg eine Charlotte-Petersen-Medaille. Charlotte Petersen war Journalistin und sie erhielt selbst 1983 in Anerkennung ihrer Verdienste um die Verständigung zwischen Menschen die Hedwig-Burgheim-Medaille der Stadt Gießen. Anneliese Aulbach traf Charlotte Petersen im Oktober 1983 zum Interview. Sie sind herangewachsen als Tochter eines Hüttendirektors im Siegerland, wahrscheinlich in recht guten Verhältnissen. Ja, was man damals gute Verhältnisse nannte. Nicht? Wo war das? In Niederschelden bei Siegen. Das ist das Werk, was heute Südwestfalen heißt. Was wird da abgebaut? Vor allen Dingen Eisenerz. Damals hieß es Charlottenhütte und nach dieser Hütte bin ich auch getauft worden, weil ich gerade geboren wurde, wie mein Vater diese Stelle antrat. Also es ist ein Werk, zu dem verschiedene Gruben- und Hüttenwerke gehören. Die also tatsächlich heute noch existieren? Ja. Wo sind Sie in die Schule gegangen? Sehr wenig. Wieso? Da wir auf dem Lande lebten und meine Eltern dagegen waren, dass wir Fahrschüler wurden, sind meine Schwester und ich die meiste Zeit zu Hause privat unterrichtet worden. Ich bin dann nur ein Jahr in Stift Keppel gewesen, wo ich aber dann krank wurde und dann wieder nach Hause kam, wieder privat unterrichtet wurde, bis auf das letzte Jahr, wo ich in Aachen in die Schule gegangen bin und bei Verwandten gewohnt habe, um den richtigen Abschluss zu bekommen. Denn Sie wollten ja Buchhändlerin werden. Ja, das war dann später so ein Gedanke und ich habe das dann auch durchgesetzt, eigentlich gegen den Willen meiner Eltern, die da nicht so sehr dafür waren. Und ich habe Buchhandel gelernt in einem Sortiment in Soest und bin nachher im Eckart Verlag in Berlin gewesen. Weil Sie eben ein bisschen gezögert haben, als ich von der Buchhändlerin gesprochen habe. Welchen Berufswunsch hatten Sie denn zunächst gehabt? Ich hatte so recht keinen. Es war nur so, dass ich immer die Vorstellung hatte, dass ich mit dem geschriebenen Wort etwas ausrichten wollte. Und ich habe damals nicht an Journalismus gedacht. Das ist dann später gekommen. Es war so, wie es im Dritten Reich nur noch bestimmte Bücher gab, dass ich die dann nicht mehr verkaufen wollte und bin dann zu Hause geblieben, was da damals durchaus möglich war. Mein Vater noch lebte und es war gut, dass ich zu Hause war, weil mein Vater nachher einen Schlaganfall bekam und ich dann doch hätte zu Hause bleiben müssen zur Pflege, nicht? Und als mein Vater starb und die Währungsreform damals kam, da war es dann ja eben nötig, dass ich Geld verdiente. Und ich schickte einen Artikel an die Wetzlarer Zeitung, eigentlich ohne besondere Hoffnung, denn ich dachte jetzt in der Währungsreform, da wird sich jeder, der nur einen Füllfederhalter in der Hand zu halten versteht, auf die Zeitungen stürzen. Aber merkwürdigerweise gefiel der Artikel so, dass mir geschrieben wurde, wir bitten Sie um ständige Mitarbeit. Was war das für ein Artikel? Ganz kleine Sache über ein Laienspiel, was hier von evangelischer Jugend aufgeführt wurde. Ihr Kontakt zur evangelischen Jugend rührt ja aus Ihrer eigenen Jugendzeit her. Ja, ich war in der damals hieß sie Christdeutschen Jugend, die hier in der Nähe von Wetzlar eine Jugendburg hatte, Hohensolms. Und das waren eigentlich sehr wichtige Jahre in meinem Leben, dass man da hinaufzog, mit der Jugend zusammen war und auch weltanschaulich eine bestimmte Richtung hatte, sodass sich aus dieser Jugend auch ein großer Teil der damals bekennenden Kirche im Dritten Reich rekrutierte. Die ja im Gegensatz stand zu den sogenannten deutschen Christen. Ja, selbstverständlich. Und die ja nicht ganz frei war von Verfolgung. Nein, es war sogar so, wenn wir auf Hohensolms zusammen waren und es sprach beispielsweise Pfarrer Janasch zu uns, ein Pfarrer, der aus Lübeck vertrieben war und dann auf Hohensolms seine Zuflucht gefunden hatte, ein Mann, der selber im KZ gewesen war, dann erschien immer möglichst unauffällig, aber wir erkannten es doch, ein Mann von der Gestapo, um uns zu überhören. Aber das haben wir wunderbar in den Griff bekommen. Solange wie der Mann da war, wurde nur Bibelarbeit getrieben und der Mann langweilte sich entsetzlich. Und wie wir ihn dann endlich los war, dann stand Pfarrer Janasch auf und sagte das, was er eigentlich zu sagen hatte, von Verhaftungen, von Quälereien im KZ, alle die Dinge, die nicht in der Zeitung standen. Und das war für Sie ja und wahrscheinlich auch noch für manche andere mit einem Grund zu helfen, wo es nur möglich war. Ja. Und wie konnte man das damals? Man konnte es eigentlich nicht, aber ich hatte jüdische Freundinnen, die zwar damals beide nicht mehr in Deutschland waren, zum Glück. Aber ich habe im Jahre 38 noch die Eltern beider Freundinnen besucht und habe Geld mitgenommen. Was diese zwar nicht wollten, die sagten, nein, wir haben Geld genug, das reicht für die Überfahrt. Aber es sind arme Juden hier. Dürfen wir das Geld für diese nehmen? Und ich habe das getan und habe auch versucht, über Mittelsmänner, ich konnte ja an Juden kein Geld schicken, aber da war ein katholischer Pfarrer und da war ein Bildhauer in dem Ort, denen ich das Geld schicken konnte. Und sind die dann noch rausgekommen rechtzeitig? Ja, ich habe dann manche von denen, die noch rausgekommen sind, später in Israel gefunden. Nämlich dieser Ort, wo meine eine Freundin lebte, das war Rexingen in Württemberg, ein Ort, wo seit dem 16. Jahrhundert geschlossen Juden lebten. Und auch zur Hitlerzeit waren es noch 100 jüdische Familien. Die Juden rechnen ja nach Familien. Und von diesem Ort sind die jungen Leute, die jungen Ehepaare und die jungen Burschen und jungen Mädchen geschlossen ausgewandert und haben in Israel ein Gemeinwesen aufgebaut, Shavei Zion, das heißt, die nach Zion heimkehrten. Sie haben den Sumpf urbar gemacht und haben da ein Städtchen aufgebaut. Und wenn man da hinkommt, das ist wie wenn man nach Württemberg käme, die Häuser so und die Gärtchen so. Und es wird nur württembergisch gesprochen. Und da habe ich eben viele von den Verwandten meiner Freundin, die selber nach Argentinien gegangen ist, wiedergefunden. Ich muss noch mal zurückkommen auf die Zeit. Sie sagten, bis 1920 lebten Sie auf dem Lande, ja. Verhältnismäßig abgeschieden wahrscheinlich. Ja. Wann begannen Sie sich politisch zu interessieren? Das kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber vor allen Dingen seit die Gefahr des Nationalsozialismus auftauchte. Seit ich merkte, dass Menschen, auch Menschen, mit denen ich gut bekannt war, nun plötzlich auf diese Seite übergingen und dass man mit denen gar nicht mehr reden konnte, weil die ganz wie vernagelt waren und glaubten, das sei alles wahr, was da über Juden gesagt wurde. Da habe ich eben doch angefangen, mich sehr zu interessieren und auch in kleinen Kreis zu sprechen, um den Leuten doch die Augen zu öffnen, wo das hinführen würde. Es waren natürlich sehr viele Menschen, die mitgelaufen sind. Auch Menschen, von denen man es nicht gedacht hätte. Und hinterher wollten es alle nicht gewesen sein, nicht? Und viele haben sich bemüht, bei den Amerikanern, die hier als Besatzung kamen und die Häuser beschlagnahmten, sich bei denen lieb Kind zu machen. Gab es hier in Dillenburg eigentlich viele jüdische Mitbürger? Nein, die gab es nicht, weil es eine alte Legende gab, die aber nicht stimmt, dass die Juden vor dem Befreiungskrieg das Dillenburger Schloss an die Franzosen verraten hätten. Was nicht wahr ist, aber es hatte zur Folge, dass hier keine Juden waren, während in Herborn und Haiger sehr viele Juden gewesen sind. Wie das Dritte Reich ausbrach, waren hier nur zwei Juden. Das eine war ein Studienrat am Gymnasium und das andere war hier gegenüber ein Rechtsanwalt. Was aus diesem Studienrat geworden ist, das weiß ich nicht. Hier von dem Rechtsanwalt habe ich später noch manchmal gehört, dass er in Frankfurt war, und dass er da sehr elend zugrunde gegangen ist. Und was wurde aus den Juden in Herborn und Haiger? Die meisten haben zum Glück vorher Deutschland verlassen können. Und ich weiß von einem Haigerer, der auch heute in Israel lebt und mit dem ich mich mal getroffen habe, und von einem aus Herborn, der heute in England lebt und den ich auch später noch mal gesehen habe. Der war hier und hat seine Freundin in Herborn besucht. Aber ich habe die anderen nicht gekannt. Ich kann da nichts drüber sagen. Charlotte Petersen im Jahr 1983. Das waren unsere Archivschätze heute. Interviews aus der Reihe Ja, damals, Erinnerungen alter Menschen, wie die Journalistin Anneliese Aulbach selbst ihre Interviewreihe nannte. In der nächsten Woche am Ostersamstag hören Sie in dieser Reihe Interviews mit anderen starken Frauen. Dann erzählen Elisabeth Selbert, die 1949 Bundestagsabgeordnete war, die Lehrerin Elisabeth Norgal, Luise Berthold, die erste Professorin an der Philipps-Universität in Marburg und die Langstreckenschwimmerin Annie Weinell. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.